Friends, good morning! Leute, guten Morgen! Do you like the Gospel of John? Magst du das Johannesevangelium? And do you love Daniel the way Jesus loved you? Liebst du Daniel so, wie Jesus dich liebt? That's new commandment. Das ist das neue Gebot. Actually, Daniel is very easy to love. Tatsächlich ist es für Daniel sehr einfach, geliebt zu werden. The question is, do you love me the way Jesus loves you? Die Frage ist, liebst du mich so, wie Jesus dich liebt? That's the real, real, real important question. Das ist die wirklich, wirklich wichtige Frage. Anyhow, then, wie auch immer. Jesus has a private conversation with Peter. Jesus hatte eine private Konversation mit Petrus. You're gonna deny me, don't be so arrogant. Über, du wirst mich verleugnen, sei nicht so arrogant. But that was a private conversation. We don't want to enter private conversation. Es war ein privates Gespräch und wir wollen nicht in private Gespräche eindringen. So remember, everything was in one context. There was no chapters. It was all the same moment. Erinnere dich, alles war ein ganzer Kontext. Es gab keine Kapitel. Alles passierte im gleichen Moment. Yeah, you know, we read chapter 13, chapter 14, chapter 15, but it was all one at the same event. Wir lesen Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, aber es war alles ein und dasselbe Ereignis. You know, Jesus is already telling them that he's going to be betrayed. Jesus erzählt ihnen schon, dass er verraten wird. He's telling them that he's going away and they can't follow him. Er erzählt ihnen, dass er weggehen wird und sie ihm nicht folgen können. You know, and then he says this beautiful and important words that I've spoken about so much. Dann sagt er diese schönen und wichtigen Worte, über die ich so viel gesprochen habe. Do not let your heart be troubled. Euer Herz erschrecke nicht. You know, the Passion, I don't like how it expresses it here. Ich mag es nicht, wie es in der Passion-Übersetzung steht. Ich mag nicht die Expression der Passion. Because the Passion removes the word heart. Weil die Passion-Übersetzung das Wort Herz rausgenommen hat. The Passion simply says, don't worry or surrender to fear. Es heißt einfach, mach dir keine Sorgen oder gib dich deiner Angst hin. You know, and okay, I understand, but I don't like it personally. Okay, ich verstehe es, aber persönlich mag ich es nicht. Because here Jesus now is addressing their heart issue. Denn hier spricht Jesus die Probleme ihrer Herzen an. And he's giving them an important advice which they ignored. Und er gibt ihnen einen wichtigen Rat, welchen sie ignorierten. Don't allow these things to conquer or enter into your heart. Erlaube es nicht, dass diese Dinge in dein Herz gelangen oder dein Herz erobern. You know, what just happened? Think about this context. Was ist gerade passiert? Denk über diesen Kontext nach. It's like they had bad news. Es ist, als hätten sie schlechte Nachrichten. The bad news was Jesus is going to leave us and he's not taking us with us anymore. Die schlechten Nachrichten waren, Jesus wird uns verlassen und er nimmt uns nicht mehr mit ihm mit. That never happened in 3.5 years. In den 3.5 Jahren kam dies nie vor. You think you are going through hard time. Du denkst, dass du durch schlimme Zeiten gehst. Stell dir vor, was sie durchgemacht haben. They left everything. Sie haben alles zurückgelassen. Peter left his own wife. Petrus ließ seine eigene Frau zurück. 3.5 years walking with Jesus, giving up job, security, everything. 3.5 Jahre mit Jesus gehen, die Arbeit aufgeben, die Sicherheit, alles. And then Jesus says, bye bye. Und dann sagt Jesus, bye bye. You can't go with me. Ihr könnt nicht mit mir kommen. Look, I have people around me. Schau, ich habe Menschen um mich herum. Vinicius, Daniel. You know, there are people around me who have literally given up everything. Es gibt Leute um mich herum, die buchstäblich alles aufgegeben haben. To fulfill God's purpose here with me on earth. Um die Bestimmung Gottes hier auf der Erde mit mir zu erfüllen. You know, Vinicius graduated from Bible school. He could be a great pastor today. Vinicius absolvierte die Bibelschule. Er könnte heute ein großer Pastor sein. And then Vinicius did a degree also in college. Vinicius hat auch einen Abschluss auf der Hochschule gemacht. Daniel is a Bible school graduate too. Daniel hat auch die Bibelschule absolviert. But these people believe in what God has given me and believe that they are supposed to walk with me. Diese Leute glauben daran, was Gott mir gegeben hat und glauben, dass sie mit mir unterwegs sein sollen. Imagine if I call a meeting tomorrow. Stell dir vor, wenn ich morgen eine Sitzung einberufe. Not talk about my plans in 2 years. Und nicht über meine Pläne in 2 Jahren spreche. Talk about what's going to happen tomorrow. Sondern darüber spreche, was morgen geschehen wird. Oh guys, tomorrow I'm leaving. Leute, morgen gehe ich weg. And I'm not coming back. Und ich komme nicht zurück. And you're not going with me. Und ihr kommt nicht mehr mir mit. What's going to happen with us? Was passiert mit uns? What's going to happen with the ministry? Was passiert mit dem Dienst? What's going to happen with Brazilian Kids Care? Was passiert mit Brazilian Kids Care? What's happening? Was ist los? You don't understand, but I'm going. Ihr versteht das nicht, doch ich gehe weg. And without you guys. Ohne euch Leute. I mean, the world would fall apart. Ihre Welt würde auseinanderbrechen. And in this troubled and difficult situation, Jesus gives them probably one of the most important advices that he could have said in this situation. In dieser unruhigen und schwierigen Situation gibt Jesus ihnen wohl eine der wichtigsten Ratschläge, die er in dieser Situation geben konnte. Don't let your heart get troubled just because you had bad news. Euer Herz erschrecke nicht nur, weil ihr schlechte Nachrichten gehört habt. And you know, I'm not going to teach about how we do that because there's enough teaching on that that I've done. Ich werde euch nicht lehren, wie wir dies tun, denn es gibt genug Lehrmaterial zu diesem Thema, das ich gemacht habe. But simply, Jesus told them it's a matter of choice. Ganz einfach sagte ihnen Jesus, es ist eine Frage der Entscheidung. You know, if he says don't let your heart be troubled, that means you have to choose to do that. Wenn er sagt, dass dein Herz nicht erschrecken soll, dann bedeutet es, dass du dich entscheiden musst, es zu tun. So if your heart is troubled, it's because you chose to let it be troubled. Don't be the victim. Wenn dein Herz beunruhigt ist, dann ist es, weil du dich dafür entschieden hast. Sei nicht das Opfer. Secondly, it's a matter of faith or unbelief. Zweitens ist es eine Frage von Glauben und Unglauben. So you've believed in the Father, you've also got to trust me now. Wenn du dem Vater geglaubt hast, musst du jetzt auch mir vertrauen. Thirdly, it's a matter of keeping your perspective. Drittens ist es eine Frage der Perspektive. So three easy steps to not let your heart be troubled, disturbed and thrown around in circumstances. Drei einfache Schritte, damit dein Herz in schwierigen Umständen nicht beunruhigt, aufgewühlt und durcheinander gebracht wird. Number one, take responsibility for your heart. Nummer eins, übernimm Verantwortung für dein Herz. Number two, walk in true faith. Nummer zwei, gehe in wahrem Glauben, vertraue immer Jesus. Number three, keep the perspective on eternity. That's what Jesus told them. Nummer drei, behalte die Perspektive auf die Ewigkeit. Das hat Jesus ihnen gesagt. He said, I'm gonna go there, prepare a way, and then I'll come and get you. So guys, it doesn't matter if it's another 30, 40, 50 years, you are heading there. Er sagte, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Leute, es ist egal, ob es in 30, 40 oder 50 Jahren sein wird. Du bist auf dem Weg dorthin. So if you, number one, take responsibility for your heart, number two, keep trusting Jesus, and number three, keep your perspective right, your heart will be okay. Wenn du Nummer eins, Verantwortung für dein Herz übernimmst, Nummer zwei, weiter Jesus vertraust und Nummer drei, deine Perspektive richtig behältst, wird es deinem Herzen gut gehen. Guys, we blow circumstances out of perspective like little children who lose their favorite toy. Leute, wir verlieren die Perspektive, wie kleine Kinder, die ihr Lieblingsspielzeug verlieren. Think about it. Denk darüber nach. Oh, he didn't like me. He was mean to me. Oh, er mochte mich nicht. Er war gemein zu mir. I went through spiritual abuse. My pastor mistreated me. Ich ging durch geistlichen Missbrauch. Mein Pastor hat mich misshandelt. My friend, it doesn't matter what you pass through on this earth. Keep your perspective right, otherwise your heart will be troubled. Mein Freund, es spielt keine Rolle, was du auf dieser Erde durchgemacht hast. Behalte deine richtige Perspektive, sonst wird dein Herz beunruhigt sein. Jesus told them to do it, and then later we will find out that they did not do it. They ignored Jesus. Jesus sagte ihnen, es zu tun. Später werden wir herausfinden, dass sie es nicht getan haben. Sie ignorierten Jesus. What are this series all about? Wovon handelt diese Serie? Learn from the last moments of the life of Jesus. Lerne aus den letzten Momenten des Lebens von Jesus. Tomorrow I will continue. Morgen werde ich weitermachen. I have to go for lunch. Ich muss zum Mittagessen gehen. Daniel and me are starving. Daniel und ich sind am Verhungern. See you tomorrow. Bis morgen.